Erster Eliasib, der Hohepriester, und die Priester bauten das Schaftor. Sie weihten es und setzten die Türen ein. Sie bauten auch bis zum Turm Hamia und zum Turm Hananel. Zweiter, die Leute von Jericho bauten daneben. Sakur, der Sohn Imris, baute auch daneben. Dritter, die Leute von Sanna bauten das Fischtor. Sie benutzten Balken. Sie setzten Türen, Riegel und Querbalken ein. Vierter, Meremot, der Sohn Urias, reparierte daneben. Mesulam, der Sohn Berechias, reparierte auch daneben. Zadok, der Sohn Banas, reparierte ebenfalls daneben. Fünfter, die Leute von Tekoa reparierten daneben. Aber ihre wichtigen Männer halfen nicht mit. Sie wollten nicht für ihren Herrn arbeiten. Sechster, Jojada und Mesulam reparierten das Tor der Altstadt. Sie benutzten Balken. Sie setzten Türen, Riegel und Querbalken ein. Siebter, Melatja aus Gibeon reparierte daneben. Jaden aus Meronot reparierte auch. Männer aus Gibeon und Mizpah halfen mit. Sie arbeiteten für den Statthalter. Achter, Uziel und die Goldschmiede reparierten daneben. Hanania, ein Salbenhändler, reparierte auch. Sie pflasterten Jerusalem bis zur breiten Mauer. Neunter, Refaja, der Sohn Hurs, reparierte daneben. Er war der Chef von einem Teil Jerusalems. Zehnter, Jedaja, der Sohn Harumafs, reparierte gegenüber seinem Haus. Hattus, der Sohn Hasabneyas, reparierte auch daneben. Elfter, Malchia und Hassub reparierten einen weiteren Teil. Sie reparierten auch den Ofenturm. Zwölfter, Salom, der Sohn Haloes, reparierte daneben. Er war der Chef vom anderen Teil Jerusalems. Seine Töchter halfen ihm. 13. Hanun und die Leute von Sanoa reparierten das Taltor. Sie bauten es auf. Sie setzten Türen, Riegel und Querbalken ein. Sie bauten 1000 Ellen Mauer bis zum Misttor. 14. Malchia, der Sohn Reschabs, reparierte das Misttor. Er war der Chef von Beth-Kerem. Er baute es auf und setzte Türen, Riegel ein. 15. Salon, der Sohn Kolhoses, reparierte das Quelltor. Er war der Chef von einem Teil Mizpas. Er baute es auf und machte ein Dach. Er setzte Türen und Riegel ein. Er baute die Mauer bis zum Königsgarten. Er baute auch bis zu den Stufen der Davidsstadt. 16. Nehemia, der Sohn Asbuks, reparierte danach. Er war der Chef von einem Teil Bevzors. Er reparierte bis zu den Davidsgräbern. Er reparierte auch bis zum Teich und zum Haus der Geborim. 17. Die Leviten reparierten danach. Reum, der Sohn Banis, war ihr Leiter. Hasabja, der Chef von einem Teil Kegilas, reparierte daneben. 18. Ihre Brüder reparierten danach. Binui, der Sohn Hinadats, war ihr Leiter. Er war der Chef vom anderen Teil Kegilas. 19. Esa, der Sohn Jesuas, reparierte einen weiteren Teil daneben. Er war der Chef von einem Teil Mizpas. Er reparierte gegenüber dem Rüsthaus bis zur Ecke. 20. Baruch, der Sohn Sabais, reparierte danach bergauf. Er reparierte einen weiteren Teil. Er reparierte von der Ecke bis zur Tür von Eliasibs Haus. 21. Meremot, der Sohn Urias, reparierte danach einen weiteren Teil. Er reparierte von Eliasibs Haustür bis zum Ende von Eliasibs Haus. 22. Die Priester aus der Gegend reparierten danach. 23. Benjamin und Hassub reparierten danach gegenüber ihren Häusern. Asaja, der Sohn Maseias, reparierte danach neben seinem Haus. 24. Binui, der Sohn Henadads, reparierte danach einen weiteren Teil. Er reparierte von Asaias Haus bis zur Ecke. 25. Palal, der Sohn Usais, reparierte gegenüber der Ecke. Er reparierte auch den oberen Turm vom Königspalast. Dieser Turm gehörte zum Gefängnishof. Pedaja, der Sohn Pareus, reparierte danach. 26. Die Tempeldiener wohnten auf dem Offel. Sie wohnten gegenüber dem Wassertor im Osten. Sie wohnten auch gegenüber dem Turm. 27. Die Leute von Tekoa reparierten danach einen weiteren Teil. Sie reparierten gegenüber dem großen Turm. Sie reparierten bis zur Offelmauer. 28. Die Priester reparierten oberhalb des Rostors. Jeder Priester reparierte gegenüber seinem Haus. 29. Zadok, der Sohn Immers, reparierte danach gegenüber seinem Haus. Semaja, der Sohn Sechanias, reparierte danach. Er war der Wächter des Osttors. 30. Hanania und Hanun reparierten danach einen weiteren Teil. Mesulam, der Sohn Berechias, reparierte danach. Er reparierte gegenüber seiner Zelle. 31. Malchia, ein Goldschmied, reparierte danach. Er reparierte bis zum Haus der Tempeldiener. Die Händler reparierten gegenüber dem Mifkat-Tor. Sie reparierten bis zum Exöller. 32. Die Goldschmiede und die Händler reparierten. Sie reparierten zwischen dem Exöller und dem Schaftor. 33. Sanballat hörte, dass sie die Mauer bauten. Er wurde sehr wütend. Er machte sich über die Juden lustig. 34. Er sprach zu seinen Brüdern und den Soldaten aus Samaria. Er sagte, was wollen diese schwachen Juden tun? Werden sie es heute schaffen? Können sie verbrannte Steine wieder neu machen? 35. Tobia, der Ammoniter, stand daneben. Er sagte, was sie auch bauen, es ist nicht stark. Wenn ein Fuchs darauf springt, fällt die Mauer ein. 36. Gott, höre uns. Sie machen sich über uns lustig. Lass ihren Spott auf sie zurückfallen. Gib sie als Gefangene in ein fremdes Land. 37. Vergib ihnen ihre Schuld nicht. Ihre Sünde soll immer vor dir bleiben. Sie haben die Bauarbeiter geärgert. 38. Wir bauten weiter an der Mauer. Die ganze Mauer war bis zur Hälfte fertig. Die Leute arbeiteten mit großem Eifer.